sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald kriegte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Siehe, der Hahn kräht.